Der südkoreanische Sender CBS kritisierte am 10. Januar die Präsidentin박근혜, die bloß Lügen über ihre Taten in 7 Stunden unmittelbar nach der Katastrophe vom Schiff Sewol sagt. Und laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shilbo hielt die Federkommission der Jugendpartei am 9. Januar auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul eine Pressekonferenz ab und gab die Jugenderklärung von 416 Personen 1000 Tage nach der Katastrophe vom Schiff Sewol ab.